Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Machen wir weiter in unserer Reihe. Ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht wie. Willkommen zu Teil 2. Nachdem du dich, inshallah ta'ala, selbst bestimmt hast, selbst gefunden hast und geschaut hast, was du alles hast und was dir gefehlt hat, hast du dir angeeignet, ist der nächste Step, dass du dir überlegst, welche Eigenschaften dein Ehepartner definitiv haben muss, beziehungsweise was du von deinem Ehepartner gerne haben möchtest, wo du keine Kompromisse machen kannst. Geben wir mal ein Beispiel dazu. Zum Beispiel, du sagst, ich möchte auf jeden Fall Kinder. Und die Frau, die du kennenlernst, sagt, ich möchte gar keine Kinder. Oder der Mann, den du kennenlernst, sagt, ich möchte keine Kinder. Dann hat sich das hier von vornherein schon geklärt, braucht man gar nicht weitergehen. Das sind Sachen, wo man keine Kompromisse machen kann. Du sagst zum Beispiel Kinder. Man kann es auf Wohnort, man kann es auf die Kleidung, alles, was du für wichtig erhältst oder für wichtig hältst, wo du keine Kompromisse machen kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du sagst, mein Mann darf zum Beispiel oder meine Frau darf nicht rauchen. Das möchte ich nicht. Mein Ehepartner darf nicht bestimmte Kleidung anziehen, wie zum Beispiel, dass der Mann sagt, ich möchte nicht, dass meine Frau enge Kleidung anzieht draußen oder dass sie ohne Hijab ist oder ich möchte nicht, dass mein Mann enge Kleidung anzieht oder ohne Bart ist. Das sind Sachen, einfache Sachen natürlich gesagt, aber auch Sachen, die wichtig sind. Sachen, die du unbedingt haben möchtest, wo du keine Kompromisse eingehen möchtest. Und meistens sind das eigentlich so eine Handvoll Sachen. Mach dir keine Liste von 20, 30 Sachen, wo du keine Kompromisse eingehen kannst oder willst, denn das wird dann schwer. Nimm dir wirklich Sachen raus, die dir sehr, sehr wichtig für dich sind. Wo du sagst, die Sachen möchte ich definitiv bei meinem Ehepartner haben. Und dann, wenn du das gemacht hast, wenn du diese Sachen aufgeschrieben hast, wie gesagt mit Kinder, mit, du kannst auch sagen, ich möchte auf jeden Fall, dass mein Ehepartner meine Sprache spricht, dass er mich versteht. Denn Kommunikation ist eines der wichtigsten Sachen in jeglicher Beziehung. Sei es im Ehepaar, zwischen Ehepaaren, sei es unter Freunden, sei es sonst irgendwo. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Oder du sagst, ich möchte auf jeden Fall, dass mein Ehepartner sich immer weiterbildet. Immer weiterbildet in der Religion mit mir zusammen. Das kann man natürlich sich abwägen, was man möchte, was einem sehr, sehr wichtig ist. Also sagen wir mal, leg dir 5 Punkte fest, die du auf jeden Fall haben möchtest, wo du nicht verzichten kannst, wo du keine Kompromisse machen kannst. Wenn du das gemacht hast, mach eine neue Liste, schreib dir die Sachen wirklich auf. Mach eine neue Liste mit Sachen, die du gerne bei deinem Partner hättest, aber worauf du verzichten kannst, wenn die anderen Sachen alle stimmen. Wie zum Beispiel, du hast deine 5 Punkte, die stimmen überein. Jetzt gehst du zu deinem nächsten Step, das sind deine nächsten Fragen, wo du gern hättest. Du sagst zum Beispiel, der Mann sagt zum Beispiel, ich möchte nicht, dass meine Frau arbeiten geht oder zur Schule geht. Ich möchte nicht, weil einfach, das ist nicht geschlechtergetrennt, ich möchte das nicht haben. Aber sie ist zum Beispiel Koranlehrerin, sie ist Hafiza, sie hat das auswendig gelernt im Koran und sie kann Tajweed und sie geht halt raus, um diese Sache zu arbeiten, um das für Allah subhanahu wa ta'ala beizubringen und kassiert so viel Hasanat. Dann sagst du, ich drücke da ein Auge zu, weil alle anderen Sachen stimmen ein und es ist nur die eine Sache, wo ich gemeint habe, ich wollte das nicht eigentlich, dass sie rausgeht, arbeiten, egal ob es jetzt geschlechtergetrennt oder nicht ist. Aber da drückst du halt ein Auge zu, weil viel Chayat drin steckt. Und du sagst, ja, das möchte ich, da kann ich ein Auge zudrücken. Das ist deine zweite Liste, wo du machst. Dass du sagst, Sachen, nun die können ruhig länger sein. Sachen, die hätte ich gern, wenn sie aber nicht da sind, ist nicht so wild. Es ist nicht so schlimm. Ja, das ist einfach nur zur Vervollständigung. Dass du, wenn du auf der Suche bist, dass du guckst, okay, was gefällt mir mehr. Und darunter können auch Sachen fallen wie... Du bist zum Beispiel der Typ, der geht eher gerne spazieren, aber dein Ehepartner eher nicht. Dann kannst du sagen, ja, komme ich damit klar oder komme ich nicht damit klar? Packe ich diese Sache in die erste Kategorie, keine Kompromisse, oder in die zweite Kategorie, Kompromisse? Oder du sagst, also ihr seht nicht nur Sachen mit Religion, sondern auch mit Charakter, mit Gewohnheiten. Zum Beispiel sagst du, ich hätte gern, dass mein Partner jeden Sonntag mit mir zu meiner Familie geht. Ja, und wenn es mal nicht passiert, dann ist das nicht so schlimm, sagst du. Ja, oder ich möchte, dass mein Ehepartner, jetzt die Frauen hauptsächlich, ich möchte, dass mein Ehepartner mich weiter arbeiten lässt oder weiter studieren lässt, nachdem ich geheiratet habe. Und ihr macht das sogar als Bedingung in dieser Sache. Oder ihr sagt, ja, wenn ich jetzt nicht unbedingt arbeite, ist das nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe jetzt meinen Traumpartner gefunden in der Dunya, soweit das natürlich funktioniert. Warum habe ich das gesagt jetzt? Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Traumehen, die gibt es entweder im Film, sogar besser in Jannah. Also man muss verstehen, inshallah ta'ala, und darauf werde ich in anderen Videos eingehen, dass der perfekte Partner, so wie man sich das im Traum vorstellt, funktioniert so nicht, weil es treffen zwei Ehepaare aufeinander. Das ist eine Sache, die man natürlich auch verstehen muss. Zwei Leute, die treffen aufeinander, die unterschiedlich sind. Darauf werde ich inshallah ta'ala auch in den nächsten Videos eingehen. Auf jeden Fall, nachdem du deine Liste gemacht hast bezüglich keine Kompromisse und Kompromisse, erstellst du dir deinen Steckbrief. Das ist der nächste Step. Es gibt, Alhamdulillah, wenn du schreibst, Steckbriefvorlage für Schwestern, für Brüdern, gibt es ganz viele Seiten, ganz viele Sachen, wo man das runterladen kann. Und einfach mal so einen Steckbrief ausfüllen über dich selber, und da stehen auch Sachen drin, was du gern haben möchtest, was nicht. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es inshallah ta'ala weiter. Wie es weitergeht, erfährst du inshallah ta'ala im nächsten Video. Deswegen abonniere diesen Kanal, aktiviere am besten die Glocke, damit du gleich Bescheid bekommst, und verteile dieses Video. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Bis zum nächsten Video, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.